Die Aktion Candyman ist ein durchschlagender Erfolg. Wir konnten feststellen, dass die Kids kaum noch etwas von Fremden nehmen. Die Nachfragerseite konnten wir folglich positiv... Ralf, ich muss unbedingt... Ich gebe gerade ein Telefoninterview und hatte darum gebeten, nicht gestört zu werden. Leg auf! Nein, alles in bester Ordnung. Es geht gleich weiter. Einen Moment bitte. Was soll das? Moment mal, du kannst doch nicht einfach auflegen! Du wirst es nicht glauben, aber... Verdammt, Nick, weißt du, wer das war? Nein, und es ist mir total egal. Wahrscheinlich bewahre ich dich gerade davor, dich in die Scheiße zu reiten. Also gut, was gibt's? Jack, er ist ein Verräter. Der Werwolf war. Nick! Hör zu, die haben Drogen, Menschenversuche, die machen Menschen zu Wölfen. Nick, geht es dir gut? Ralph! Jetzt nicht, Chief. Sehen Sie nicht, dass wir beschäftigt sind. Wir müssen ihn stoppen. Es ist dringend. Die Aktion Candyman. Chief, verflucht. Hier geht es um Wichtigeres. Jack ist ein Verräter. Er ist eine Ratte. Jack, der ist auch mein Problem. Immer der Reihe nach. Nick, du berichtest zuerst, danach sind Sie dran, Chief. Es ist Jack. Er steckt hinter den Werwolf-Angriffen. Aber er hat doch selbst mit dir ermittelt. Und so war er immer bestens informiert, wie dicht wir ihm auf der Spur waren. Verstehe. Und als er merkte, dass ich seinen Plänen gefährlich werden konnte, hat er mich zum Riot Cycle Club und somit direkt in die Falle geschickt. Später hetzte er auch noch ein Todeskommando auf Vicky und mich. Nick, das sind schwerwiegende Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter der Agency. Dir ist klar, dass du das wirst beweisen müssen? Na, so wie ich Jacques kenne, wird er sich nicht nehmen lassen, uns in Bälde an seinem überragenden Intellekt teilhaben zu lassen. So ist es. Ralph, Jacques hat sich zu einer Videokonferenz dazu geschaltet. Meine sehr verehrten Herren, Chief, lieber Ralph. Schmieriger. Und unser Spezialtalent darf natürlich auch nicht fehlen. Was willst du? Ich habe diese Videokonferenz einberufen, um Ihnen ein Geschäft zu unterbreiten. Und um was für ein Geschäft handelt es sich dabei? Lassen Sie mich es so beschreiben. Entweder ich bekomme, was ich will, oder es passiert etwas. Sie drohen uns? Was soll das bedeuten, Jack? Ich kann eine Zeitbombe zünden mit einem einfachen Druck auf diesen Knopf. Das Pulse-Device. Was ist das für eine Bombe? Die Aktion Candyman ist Ihnen allen doch ein Begriff, oder? Na, schon alle Bonbons an die kleinen Kids verteilt? Lassen Sie die Spielchen. Die Bonbons enthalten eine psychoaktive Substanz. Psyremic. Psychic Remote Mind Control. Aber lassen Sie sich das am besten von Nick erklären. Du kranker Irrer! Die Auswirkungen konnten Sie in der letzten Zeit zur Genüge beobachten. Es ist wirklich ausnehmend interessant. Die Opfer glauben, zu Werwölfen zu mutieren. Oder zu dem, was sie im Allgemeinen darunter verstehen. Sie sind jedenfalls enthemmt und bereit, bestialisch zu morden. Vorzugsweise reißen sie ihren Opfern die Kehlen auf. Stellen Sie sich einmal vor, die lieben Kleinen geraten außer Kontrolle. Was sollen die Eltern davon halten? Was willst du? Damit ich Psyremic nicht aktiviere? Das, was jeder Schurke will. Geld. Viel Geld. Wie viel? Sagen wir 10 Millionen Dollar? Drehst du jetzt total durch? Und das fragst ausgerechnet du, Nick? So viel Geld können wir unmöglich kurzfristig beschaffen. Wir brauchen Zeit. Bla, bla. Übergabe morgen um Mitternacht in Calico. Au revoir. Die Agency verhandelt nicht mit Erpressern! Ralph, der Miske hat ca. jedes 10. Kind der Jefferson High School vergiftet. Wir haben keine Wahl, wir müssen zahlen. Natürlich, Sie haben recht, Chief. Dann also Übergabe morgen um Mitternacht. Calico, die alte Geisterstadt. Nick, was meinst du? Nick? Spezialagent Dubronski? Wo zum Teufel ist er hin?